Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, jam, jam, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cocker Spaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus zum Dreh. Zusammen sind wir TKKG. Mann, war der Film cool, super, großartig. Ich würde sagen, er kriegt eine 2-. Ja, war ganz okay. Also mehr als eine 3- kriegt er von mir auf keinen Fall. Ganz okay? 3-? Hallo, geht's noch? Der war doch mega spannend. Hast du deshalb fast den ganzen Eimer Popcorn alleine gegessen? Oh, echt jetzt? Mhm. Hab ich gar nicht gemerkt. Haben wir gemerkt. Ich fand's total unrealistisch, dass die Helden so schnell ans Ziel gekommen sind. Das hätte in Wirklichkeit nie funktioniert. Ja, stimmt. Wie auch? Da hätten sie ja fliegen müssen. Vielleicht sind sie's ja. Genau, wir haben's nur nicht gesehen. Im Kino gibt's halt andere Gesetze. Da muss nicht alles sein wie in Wirklichkeit. Außerdem war er viel zu brutal. Ja, war ganz schön heftig. Aber cool. Wie der eine Typ mit dem Schwert dem anderen... Wir haben's auch gesehen, Klößchen. Meine Mutter sagt, wir Kids sind durch das viele Videospielen viel abgebrühter als sie und ihre Freunde früher. Vielleicht denken die Filmemacher das ja auch. Und deshalb werden die Filme immer heftiger. Wieso denn abgebrüht? Wir sind doch keine Würstchen. Sie meint, wir wären unempfindlicher, was das Anschauen von Gewalt angeht. Keine Ahnung, ob das so ist. Also, ich zock ja auch ganz gern mal, aber abgebrüht bin ich deshalb nicht. Ich auch nicht. Aber ich sitze ja auch überhaupt nicht vor der Daddelkiste. Och, ja, so ab und zu. Wollte ich gerade sagen, Tim. Hm? Aus einem bestimmten Bett im Adlernest kommen nach dem Zapfenstreich um 22 Uhr oft noch verdächtige Kampfgeräusche aus einem Handy. Ach echt? Und aus dem anderen Bett wohl nicht, was? Gestern Nacht war bei dir erst um 11 Schicht. Da hast du ja schon längst geschlafen. Ist klar. Ich wollte ja, aber es ging nicht. Du Armer. Ich bin trotzdem froh, dass wir uns ein Zimmer teilen. Ich auch, Klößchen. Ja. Tja, was das abendliche Videospielen angeht, hat der Heimschläfer gegenüber dem Internatinsassen doch gewisse Vorteile. Ach, Karl. Ich mag es, wenn du so hochgestochen redest. Das war nicht hochgestochen. Soll ich mal hochgestochen reden? Nein. Euer Glück. Insassen klingt irgendwie nach Gefängnis. Und so schlimm ist es ja wohl nicht, sein Zimmer in der Schule zu haben. Überhaupt nicht. Ich find's cool, im Internat zu schlafen. Da ist viel mehr los als zu Hause. Auf jeden. Da drüben ist anscheinend auch was los. Der alte Mann da drüben, bei der Polizistin, vor der Sparkasse. Der sieht so aus, als hätte er gerade einen Alien gesehen. Ja, vielleicht war er ja auch im Kino. Und fand den Film so schlecht, dass er die Polizei gerufen hat? Haha. Kommt. Das sehen wir uns mal an. Ist gerade grün. Los. Ja. Okay. An einer Fußgängerampel wechselten TKKG die Straßenseite. Irgendetwas an der uniformierten Gesetzeshüterin, die auf einen älteren Herrn einredete, war seltsam. Und der gemütliche Kinonachmittag schon bald vergessen. Aber wie kann denn sowas überhaupt angehen? Ich habe mein Geld seit über 60 Jahren auf dieser Bank und doch noch nie. Wir leben in komischen Zeiten. Da ist selbst auf Banken kein Verlass mehr. Ach so, das wusste ich. Die arbeiten mit den Betrügern zusammen. Habe ich Ihnen doch eben schon am Telefon gesagt. Ja, das habe ich aber nicht verstanden. Die Gangster wollen ihr Konto leerräumen und haben einen Komplizen in der Bank. Ach so. Der kennt ihre Kontonummer und überweist ihr gesamtes Erspartes irgendwo in die Karibik. Ach, so weit weg. Ach, Sie wissen doch, wie das heute ist. Briefkastenfirmen und so. Das ist unglaublich und dass das ausgerechnet mir passiert. Ach, ich fasse. Haben Sie das Geld abgeholt, so wie wir es vorhin besprochen haben? Ja. Natürlich. Und ich soll es Ihnen jetzt, also sagen Sie mal, hier mitten auf der Straße. Psst, nicht so laut. Sie übergeben mir das Geld und ich stelle Ihnen eine Quittung aus. Danke. Damit Sie auch wissen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Anschließend bringe ich den Zaster in ein Schließfach auf dem Polizeirevier. Dort ist er sicher. Den Zaster? Das Geld meinte ich natürlich. Ja. Entschuldigen Sie. Ich habe mit so vielen Kriminellen zu tun. Da übernehme ich schon mal deren Sprache. So, so. Und wann kriege ich mein Geld zurück? Nach ungefähr einer Woche. Bis dahin haben wir die Betrügerbande ausgehoben und hinter Gitter gebracht. Na, hoffentlich. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Sie wissen schon. Dürfte ich Sie dann bitten? Ja, ja, ja. Natürlich, aber ein bisschen komisch kommt mir das Ganze schon vor. Ja, und gerne unauffällig. Wir werden vielleicht beobachtet. Auch das noch. Hier, bitte sehr. 2000 Euro. Das ist Ihr gesamtes Erspartes? Erlauben Sie mal. Bei meiner kleinen Rente hat es ewig gedauert, das anzusparen. Nein, ich meinte, dass das ganz schön viel ist. Da muss eine alte Frau lange für stricken. Also ich meine, ein alter Mann. Ja, ja. Die wollte ich eigentlich meinem Enkel zum Abitur schenken. Als Polster fürs Studium. Er wird das Geld bekommen. Das verspreche ich Ihnen. Also dann... Moment. Sie wollten mir doch eine Quittung ausstellen. Ach ja, das hatte ich völlig vergessen. Das haben Sie vergessen, ja. Ach, wo habe ich denn... Ach, verdammt, das ist doch zu blöd. Ja, hier ist schon mal der Kuli. Können wir vielleicht helfen? Wir haben Sie zufällig beobachtet. Mhm. Eine Betrügerbande will mein Bankkonto leerräumen. Was? Geht weiter, Kinder. Wir kommen schon zurecht. Aber diese Dame von der Polizei hat mich glücklicherweise angerufen und darauf aufmerksam gemacht. Es gibt sogar einen Komplizen in der Bank. Einen Komplizen. Oh, das gibt's ja nicht. Und jetzt habe ich mein Erspartes abgehoben und ihr übergeben. Aber sie wollte gerade gehen, ohne mir eine Quittung zu schreiben. Okay. Ich hab's in der Eile vergessen. Bin neu bei der Truppe. Ja. Aha, da ist ja der Quittungsblock. Quittung über 2000 Euro, Unterschrift. 2000? So, bitte sehr. Ja. Das ist alles? Ja, was denn noch? Mein Vater ist auch bei der Polizei. Ich kann ihn mal eben anrufen. Ja, das ist... Mach das mal, Gabi. Kann nicht schaden. Vielleicht kennen Sie ihn ja. Er ist bei der Kripo. Wir melden uns dann bei Ihnen, Herr. Ich muss da mal los. Aber sie hat doch gar nicht meine Adresse. Und meinen Namen hat sie auch nicht. Was? Wie jetzt? Aber... Ich glaube, die Polizistin ist gar keine Polizistin. Nein? Sondern... Eine Betrügerin. In Polizeiuniform. Kommt, die schnappen wir uns. Und Sie rufen die Polizei. Mit Riesenschritten eilte die vermeintliche Polizistin durch die Stadt. Sie war gut in Form und ziemlich schnell. Aber das waren zumindest Tim und Gabi auch. Entschuldigung, darf ich mal? Ey, kannst du nicht aufpassen? Hier ist ein Notfall. Sorry. Ich will es woanders fragen und nicht mitten in der Stadt. Vorsicht! Ab da! Hören! Man sollte die Polizei rufen! Oh ja, bitte! Rufen Sie die Polizei! Hier, links! In die Gasse! Alles klar! Und plötzlich... Wo ist sie? ...standen TKKG vor einem zweistöckigen Wohnhaus auf einem Hinterhof. Und? Die Haustür stand offen. Da drin, würde ich sagen. Mit Oskar hätte die Sache anders ausgesehen. Er hätte sie geschnappt. Er ist aber leider nicht dabei. Tja, schade. Und jetzt? Gehen wir da rein. Unsere Wölfin im Schafspelz muss da irgendwo im Haus sein. Und wenn es doch eine echte Polizistin war? Echte Polizisten beschlagnahmen kein Geld mitten auf der Straße. Und wenn, dann hauen sie nicht auf einmal ab. Ohne Name und Adresse des Opfers. Deshalb ja Wölfin im Schafspelz. Die Frau hat sich verkleidet und den alten Mann beklaut. Wie gemein. Aber echt. Leute, wenn wir hier noch länger rumquatschen, ist sie über alle Berge. Ja. Na dann los. Die vier betraten den Hausflur. Wir sollten uns aufteilen. Karl und ich übernehmen den Keller. Echt? Was dagegen? Nee. Was machen wir? Wir gehen die einzelnen Stockwerke ab und klingeln überall. Also meinst du, Klingelstreiche sind jetzt eine gute Idee, Gabi? Klößchen, wir klingeln und fragen die Leute, ob sie eine Polizistin im Haus gesehen haben. Ach so, gute Idee. Dann ab. Ihr nach oben, Karl und ich nach unten. Komm. Gut. Bis gleich. Ja. So. Nee, keiner da. Vielleicht hier? Auch nicht. Komm, wir probieren's oben weiter. Oh Mann, ein Fahrstuhl wäre cool. Im Keller war das Licht kaputt. Tim und Karl mussten sich im Schein ihrer Handy-Taschenlampen vorantasten. Die sind alle zu. Ich glaube, hier unten ist sie nicht. Dann können wir ja wieder zu den anderen gehen. Oh. Ist sie das? Oh. Und ich dachte schon... Ich auch. Komm, wir schauen da hinten noch und dann war's das. Gabi und Klößchen versuchten ihr Glück im ersten Stock. Irgendwo muss sie doch sein. Hier ist die Treppe nass. Stimmt. Hier muss gerade jemand den Flur gewischt haben. Da sind Fußspuren. Die zu einer Wohnungstür führten. Tatsache. Daneben, an der Wand, standen ein Putzeimer und ein Schrubber. Heißt das, sie ist in dieser Wohnung? Gleich wissen wir's. Oh Mann, ist das aufregend. Oh, schon besser. Ja, ich komme ja schon. In der Holzschatulle im Wohnzimmerschrank, Frau Kommissar. Da liegt es. Oh, hier ist aber auch was los heute. Ja, bitte? Guten Tag, Frau... Knob, was gibt es? Guten Tag. Wir wollten Sie fragen, ob... Das wird mir jetzt ein bisschen viel, Kinder. Ich habe nämlich die Polizei im Haus. Deshalb sind wir ja hier. Wir suchen eine Polizistin. Mittelgroß, dunkle Haare, Pferdeschwanz. Haben Sie die vielleicht gesehen? Ja, die ist bei mir im Wohnzimmer. Hier im Erdgeschoss ist nämlich eben eingebrochen worden, hat sie gesagt. Ich war gerade beim Flurwischen. Da kam sie ganz eilig hier hoch. Und was will sie jetzt bei Ihnen in der Wohnung? Sie hat gesagt, dass die Einbrecher möglicherweise über den Balkon auch bei mir eingestiegen sind. Während Sie den Flur geputzt haben? Genau. Und da wollte die nette Polizistin doch mal nachsehen, ob mein Bargeld noch da ist. Aber woher wusste sie denn, dass Sie welches hier haben? Weil ich es ihr gesagt habe. In der Holzschatulle im Wohnzimmerschrank, habe ich gesagt. Und dann habt ihr geklingelt. Dürfen wir vielleicht mal kurz reinkommen und schauen, ob es die Polizistin ist, die wir suchen? Gabi, bist du wahnsinnig? Von mir aus. Ich habe die Frau Kommissar eh schon zu lange warten lassen. Unten ist keiner. Nee. Tim und Karl. Oh, ein Glück. Ist hier ein Kindernest? Wo kommt ihr denn her? Aus dem Keller. Hm? Was? Die beiden gehören zu uns. Wir können ihnen alles erklären. Wollen wir vorher mal drin nachschauen? Aha. Dann kommt halt. Aber putzt euch die Füße ab. Natürlich. Los, kommt. Erzählt uns einer, was hier los ist? Die Polizistin ist hier in der Wohnung. Nee. Doch. Oh. TKKG gingen ins Wohnzimmer. Oh, oh. Aber was ist denn hier? Oh, nein. Oh, oh, oh nein. Wo ist sie? Und wo? Wo ist mein Geld? Die Türen der Schrankwand standen offen. Schubladen waren herausgezogen. Auf dem Boden lagen Papiere und eine leere Holzschatulle. Und die Balkontür war sperrangelweit auf. Von der Polizistin keine Spur. Sie ist über den Balkon abgehauen. Oh Gott. Mit meinem Geld. 3.426 Euro. Aber wieso haben Sie denn so viel Bargeld zu Hause? Ja, den Banken kann man doch nicht mehr vertrauen heutzutage. Sagt mein Sohn, die gehen doch ständig pleite. Och, Menno. Sie muss über den Balkon an der Regenrinne runtergeklettert sein. Dann ums Haus rum und vorne über den Hof. Oh. Was für eine gemeine Kuh. Ja. Aber wieso bestiehlt einen denn die Polizei? Das ist doch nicht richtig. Abgebrüht ist das. Zweimal innerhalb einer halben Stunde Leute zu beklauen. Und dann auch noch zu Hause. Die Frau gerade war nicht von der Polizei. Nicht? Das war eine Betrügerin. Sie hat vorhin auf der Straße schon einen alten Mann bestohlen. Und wir haben es gesehen und sind hinterher. Bis zu diesem Haus. Und den Rest wissen Sie ja. Aber warum tut denn jemand sowas? Ich weiß es nicht, Frau Knob. Aber jetzt rufe ich erst mal die echte Polizei an. Das übernehme ich. Ja, aber kommt denn auch die echte? Kommissar Glockner, hier ist Tim. Darauf können Sie sich verlassen. Schon wenig später trafen Kommissar Glockner und ein Kollege von der Spurensicherung am Tatort ein. Gabis Vater nahm die Aussagen von Frau Knob und TKKG auf und ließ sich eine genaue Personenbeschreibung der falschen Polizistin geben. Am nächsten Tag sollte ein Phantombild erstellt werden. Fingerabdrücke gab es reichlich. Die Täterin hatte vergessen, Handschuhe anzuziehen. Nach einer Profi-Einbrecherin sah das Ganze nicht aus. Danke, dass Sie uns mitnehmen, Herr Glockner. Ja, vielen Dank. Sehr nett von Ihnen. Tolle Karre. Gern geschehen, Kinder. Ich fahre zuerst am Internat vorbei und setz dich dann zu Hause ab, Karl. Der Kollege von der Spusi hat eh noch am Tatort zu tun. Spusi ist die Abkürzung für Spurensicherung. Hab ich mir schon gedacht. Aber jetzt sagen Sie doch mal, war das ein geplanter Einbruch gerade? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Ich glaube eher, dass diese vermeintliche Polizeikollegin das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden hat. Wie meinst du das, Papi? Naja, ihr habt sie auf der Straße dabei gestört, als sie den alten Mann um 2000 Euro erleichtern wollte. Sie musste fliehen und ist in das erstbeste Wohnhaus gelaufen, um sich zu verstecken. Am besten in einer der Wohnungen dort. Ja, und im Hausflur hat sie dann glücklicherweise Frau Knob getroffen, die sie dann ja auch reingelassen hat. Ach, und die Geschichte, dass im Erdgeschoss eingebrochen wurde und sie deshalb Frau Knobs Wohnung überprüfen muss? Gehört zur Masche dieser Art Betrüger. Das ist nur ein Trick von vielen. Die Diebin wird sich vielleicht erst im Hausflur überlegt haben, dass sie auf ihrer Flucht ja noch mehr Beute machen kann. Und hat Frau Knob ganz dreist gefragt, ob sie Bargeld in ihrer Wohnung hat. Genau. Und die hat einer Polizistin natürlich vertraut und ihr verraten, wo sie ihre Ersparnisse versteckt hält. Leider. Glück im Unglück für die Täterin. Sie flieht vom einen Tatort und gerät durch Zufall an den nächsten und kassiert doppelt. Das nennt man wohl zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, absolut. Da aber der Diebstahl bei Frau Knob nicht geplant war, hatte die Täterin keine Handschuhe dabei. Mit etwas Glück sind ihre Fingerabdrücke in unserer Datenbank registriert. Dann wissen wir zumindest schon mal, wer sie ist. Hoffentlich schnappt ihr sie bald. Wir arbeiten dran, Gabi, aber einfach wird das nicht. Sie meinten eben, das ist nur ein Trick von vielen. Sind denn öfter falsche Polizisten auf der Straße unterwegs? Ja, normalerweise aber nicht in Uniform. Das ist neu. In Zivil, also in normalen Klamotten, kam das leider schon vor, mit gefälschten Ausweisen der Kriminalpolizei. Wir von der Kripo tragen ja keine Uniformen. Damit man sie nicht sofort erkennt, oder? Ja, richtig, Tim. Aber am liebsten rufen die Betrüger irgendwo an und geben sich am Telefon als Polizisten aus. Vorzugsweise bei alten Menschen. Oh, wie gemein. Sie sagen dann zum Beispiel, Frau Schneiderpelz, wir haben das Notizbuch eines Einbrechers sichergestellt und darin auch Ihre Telefonnummer gefunden. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Ihre Wohnung das nächste Ziel ist. Und dann? Fordert der falsche Polizist Frau Schneiderpelz auf, alles, was sie an Geld und Schmuck zu Hause aufbewahrt, einem Kollegen zu übergeben, der gleich bei ihr auftauchen wird. Und macht Frau Schneiderpelz das auch? Häufig leider ja. Wie gesagt, meistens rufen die Betrüger ältere Menschen an. Wie den Herrn heute Nachmittag auf der Straße. Ja. Und alte Menschen glauben diese Geschichten meistens, weil die Polizei in ihren Augen nie etwas Böses tun würde. Ja, besonders gut funktioniert der sogenannte Enkeltrick. Was ist das denn? Darüber habe ich neulich mal was gelesen. Beim Enkeltrick ruft jemand bei einer Person an, die meistens über 80 ist. Wie kriegt man denn raus, wie alt die Leute sind? Ja. Die Betrüger schauen ins Telefonbuch und suchen sich Menschen mit alten Vornamen raus, also solchen, die heute nicht mehr gebräuchlich sind. Sieglinde, Gottfried, Ernestine oder dergleichen. Sieglinde? Und das klappt? Ja, ziemlich oft sogar. Oh. Der Anrufer lügt der Zielperson dann vor, er wäre ein Freund ihres Enkels. Und der hätte zum Beispiel einen Autounfall gehabt und läge im Krankenhaus. Deshalb würde er nicht selbst anrufen. Und was soll die Zielperson dann tun? Einen hohen Geldbetrag von der Bank abholen, damit der Enkel sich ein neues Auto kaufen kann. Und die alten Leute machen das? Na, wenn sie einen Enkel oder eine Enkelin haben, dann häufig ja. Oh nein. Sie machen sich Sorgen und wollen helfen. Und wenig später steht dann jemand vor ihrer Tür und holt das Geld ab. Und dann ist die Kohle futsch. Leider ja. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Typen, die ja wie gesagt meistens per Telefon arbeiten, extrem schwer zu fassen sind. Klar. Wenn die Zielperson keinen Verdacht schöpft und die Polizei ruft, dann besteht kaum eine Chance, die Täter hinter Gitter zu bringen. Ist das mies? Ja, total. Mann, die sollen mal lieber, weiß nicht, arbeiten gehen und nicht andere Leute beklauen. Tja, wem sagst du das? In dieser Nacht schliefen Tim, Karl, Klößchen und Gabi schlecht. In ihren Träumen wurden sie von falschen Polizisten verfolgt. Und auch am nächsten Morgen in der Schule waren ihre Gedanken ständig woanders. Chemie und Mathe, selbst für Karl, Lichtjahre entfernt. Wie konnte es Menschen geben, die alte Leute bestahlen und betrogen? Und das auch noch als ihre Arbeit ansahen? Das wollte den Vieren nicht in die Köpfe. Erst am Nachmittag, nach Unterrichtsende, mussten sie sich zwangsläufig mit etwas anderem beschäftigen. Ja, da freust du dich, dass wir dich bei Mami abgeholt haben. Was, Oskar? Er hat eindeutig Ja gesagt. Kluger Hund. Also, wenn, dann hat er ja gebellt. Ja. Wo wohnt deine Oma nochmal, Gabi? Im Holunderweg. Das ist die nächste Querstraße rechts. Stimmt. Unser Computer weiß mal wieder bestens Bescheid. Mit dir braucht man kein Navikal. Nee, echt nicht. Wenn ich einmal irgendwo war, merke ich mir automatisch den Weg dorthin. Liegt wohl in der Familie. Mein Vater ist genauso. Oh, das kenne ich. Mein Vater riecht Schokolade 3 Kilometer gegen den Wind. Und ich kann das auch. Supermarkt in südöstlicher Richtung. Das stimmt sogar. Und genau da müssen wir gleich hin. Seht ihr? Er kann es wirklich. Verblüffend. Danke übrigens, dass ihr mir bei dem Großeinkauf für meine Oma helft. Meine Mutter hat im Laden zu tun und Papi arbeitet auch. Und Oma will die Einkäufe unbedingt heute machen, weil sie morgen Besuch kriegt. Schon in Ordnung. Zu viert kriegen wir ja auch viel mehr getragen als du allein. Mhm. Und zurück können wir den Bus nehmen. Das war ja klar. Hey, maximales Ergebnis mit minimalem Aufwand. Genau. Was meinte deine Mutter eigentlich eben damit, dass deine Oma ein bisschen sonderbar geworden ist? Naja, sie ist super vergesslich geworden. Sie versteckt Sachen in ihrer Wohnung und findet sie nicht mehr wieder. Und wir müssen den Kram dann suchen. Das ist ganz schön anstrengend. Ja, das glaube ich. Da hat's meine Oma ja richtig gut. Die kann nur schlecht laufen. Körperlich ist Oma noch fit wie ein Turnschuh. Hat früher mal Leistungsschwimmen gemacht. Dann liegt das wohl bei euch in der Familie. Mhm. Ist sie die Mutter deiner Mutter? Nee, Papis. Ist total stolz, dass er Polizeikommissar ist. Opa lebt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Mama und Papi haben mal überlegt, ob Oma vielleicht besser in einer Wohngemeinschaft mit anderen alten Menschen aufgehoben wäre. Zu uns ziehen möchte sie nämlich nicht. Sie will uns nicht zur Last fallen. Und in einer Senioren-WG wäre rund um die Uhr jemand da und könnte sich um sie kümmern. Jetzt kümmern wir uns erstmal um sie. Oder, Jungs? Na klar. Einer für alle, alle für Oma. Ihr seid süß, danke. Aus dem Holunderweg kam eine ältere Dame mit einem Handy am Ohr. Das ist Oma. Sie hatte einen Wollmantel an, unter dem ein Nachthemd hervorschaute. Ihre Füße steckten in Turnschuhen und 2 verschiedenfarbigen Strümpfen. Schick. Mutig. Mal was anderes. Eine Oma mit Handy sieht man selten. Das hat sie neu und von Papi sogar ihre Festnetznummer darauf umleiten lassen. Damit sie auch beim Spazierengehen telefonieren kann. Ziemlich fortschrittlich. Mhm. In die Karibik. Da war ich noch nie. Hallo, Oma. Ach, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ach, Gabriele. Das ist ja eine Überraschung. Ich habe nur leider überhaupt keine Zeit für dich. Aber wir waren doch verabredet. Nein, ich meinte nicht sie. Ich habe nur zufällig meine Enkelin getroffen. Ja. Ach, junge Leute, ja, Sie haben so recht. Erzählen Sie weiter. Gabriele? Ha. Den Namen vergisst du ganz schnell wieder. Doch. Wilhelm. Doch. Und ihr beiden auch. Ich hab nichts gesagt. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Worum geht's? Eine Welt. Oma. Moment mal bitte. Was ist denn? Wir wollten doch einkaufen gehen. Du bekommst morgen Gäste. Das geht jetzt nicht, Kind. Ich muss dringend zur Bank. Ja, ich bin noch dran. Entschuldigen Sie, Herr Oberkommissar, ja, Oberkommissar, entschuldigen Sie. Ein Kollege deines Vaters. Wir kommen mit zur Bank. Ich glaube. Gut. Oh. Dann kommt in drei Teufelsnamen mit. Aber seid leise. Das hier ist wichtig. Ja, ja. Aha. So. Und? Was mache ich dann? Auf diese Frage hatte der Mann am anderen Ende der Leitung nur gewartet. Sobald Sie in der Bank sind, gehen Sie zum Schalter und sagen, Sie möchten eine größere Summe Geld abheben. Darf ich fragen, wie hoch Ihr Kontostand ist? Knapp 12.000 Euro. Oh, das ist eine ganze Menge. Dann würde ich an Ihrer Stelle 10.000 Euro abheben und den Rest drauflassen, damit die Person am Schalter keinen Verdacht schöpft und ahnt, dass Sie Ihr Geld in Sicherheit bringen wollen. Wir wissen nämlich aus sicherer Quelle, dass es Kontaktleute in der Bank gibt, die mit den Betrügern zusammenarbeiten. Das ist eine organisierte Bande, die das Geld bestimmter Kunden über das Internet abzieht. Ja, ja, ja. Sowas geht heutzutage. Aber zum Glück gibt es ja die Polizei, dein Freund und Helfer. Ach, Ihr Sohn ist auch bei unserem Verein? Kriminalkommissar, das ist ja nicht so schön. Also, dass ich ihn nicht kenne, meine ich. Vielleicht sollten wir das Ganze dann lieber... Ich habe leider schon ewig nichts von meinem Sohn gehört. Stimmt das? Völliger Quatsch. Also klingt das gut. Papi hat erst gestern Morgen mit ihr telefoniert. Das hat sie nur schon wieder vergessen. So. Ich glaube, deine Oma geht da gerade einem Betrüger auf den Leim. Hört sich ganz so an. Und sie kommen dann zu mir nach Hause. Da vorne ist schon die Bank. Ich muss Papi anrufen. Und bringen es in Sicherheit. Gut. In einer Stunde dann. Um 5. Schon ran. Holunderweg 33. Und sag ihm, er soll sich beeilen. Euro? Sind Sie sicher, Frau Glockner? Das ist fast Ihr gesamtes Erspartes. Wenn ich nicht sicher wäre, würde ich es nicht sagen, junge Frau. Ich brauche das Geld. Für meine Enkelin hier. Ach ja? Ja. Ja, ich... mein Zimmer soll neu eingerichtet werden. Für 10.000 Euro? Das wird ein ziemlich teures Kinderzimmer. Jetzt passen Sie mal gut auf. Ich weiß genau, was Sie und Ihre Komplizen im Schilde führen. Also geben Sie mir gefälligst mein Geld. Mein Sohn Emil ist nämlich bei der Polizei. Ja, ich weiß. Er ist auch schon unterwegs hierher. Was? Einen Moment, Frau Glockner. Bei so hohen Summen muss ich erst mit meinem Vorgesetzten sprechen. Wenn Sie sich also bitte kurz gedulden würden. Hast du etwa deinem Vater Bescheid gesagt? Oma, das war kein echter Polizist da eben am Telefon. Red doch kein Unsinn, Kind. Er hat gesagt, dass er vom Landeskriminalamt ist und eine Betrügerbande versucht, mein Konto leer zu räumen und die von der Bank mit drinstecken. Die Polizei lügt einen nicht an. Das müsstest du doch wissen. Der Mann hat dir nur erzählt, dass er bei der Polizei ist. In Wirklichkeit ist er der Betrüger. Du hattest schon immer eine blühende Fantasie, meine Kleine. Aber gut, soll Emil halt kommen und wir übergeben das Geld mit ihm zusammen an seinen Kollegen. Ja, dann wirst du schon sehen, dass alles seine Richtigkeit hat. Und jetzt geh zu deinen Freunden, die warten schon auf dich. Ich halte hier die Stellung. Ist gut, Oma. Ja. Und? Warum ist die Frau am Schalter weggegangen? Hat sie was gemerkt? Der kam das alles ziemlich komisch vor. Jetzt spricht sie gerade mit ihrem Chef. Ist vielleicht ganz gut so. Hast du was Neues erfahren? Der Mann am Telefon hat wohl gesagt, er ist beim Landeskriminalamt. Angeblich versucht eine Betrügerbande, das Konto meiner Oma zu plündern. Sie sollen hier in der Bank einen Komplizen haben. Kommt mir ziemlich bekannt vor. Ja, dieselbe Masche wie gestern bei dem alten Mann. Unglaublich, was die Typen sich zusammenlügen. Ja. Noch was? Ich habe Oma gesagt, dass Papi gleich kommt. Das fand sie überhaupt nicht gut. Wahrscheinlich hat der falsche Landeskriminalamtmann ihr gesagt, sie soll keine weitere Polizei einschalten und alles ihm überlassen. Kann gut sein. Oma hat dann aber gemeint, Papi könnte mitkommen und seinem Kollegen das Geld übergeben. Na, da wird der feine Herr Kollege aber Augen machen, wenn die echte Polizei da ist. Dann wandert er nämlich ruckzuck in den Knast. Ruhig, Oskar. Die Frau vom Schalter ist zurück. Frau Glockner? Würden Sie bitte mitkommen? Der Filialleiter möchte mit Ihnen persönlich sprechen. Und wenn ich nicht mit ihm sprechen möchte? Bei so großen Geldbeträgen müssen wir gewisse Vorschriften einhalten. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Eine Unverschämtheit ist das. Früher war hier mal der Kunde König. Ich werde mich beschweren. Hier entlang, bitte. Seit 40 Jahren. Peinlich. Da draußen ist dein Vater, Gabi. Echt? Wo? Er hat gerade geparkt. Endlich. Der wird sich freuen. Schnell erzählten TKKG-Kommissar Glockner, was geschehen war. Der fiel aus allen Wolken, als er hörte, dass seine Mutter das Opfer von Trickbetrügern war. Er informierte sofort den Filialleiter der Bank und nach einiger Überzeugungsarbeit glaubte auch Oma Glockner ihrem Sohn und hob ihr Geld nicht vom Konto ab. Doch nun drängte die Zeit. Schon in einer halben Stunde würde der geheimnisvolle Anrufer im Holunderweg sein. Und dort wollte Kommissar Glockner die Falle zuschnappen lassen. Ach, Emilchen. Ich koche uns erstmal eine schöne Tasse Kaffee. Ach, ich freue mich so, dass du mal wieder hier bist. Mama, ich war doch erst vorgestern. Für euch Kakao, Kinder. Hier. Au ja. Gerne. Cool. Ja, bitte, Oma. Danke. Aber beeil dich bitte. Wir müssen den Plan noch besprechen. Brauchst du Hilfe? Nein. Also ihr vier, hört zu. Normalerweise mache ich sowas nicht, weil es zu riskant ist. Aber manchmal muss man eben über seinen Schatten springen. Was meinst du, Papi? Wenn ich mir den Typen gleich schnappe, dann dürft ihr nebenan in Omas Schlafzimmer warten. Oh, super. Na toll. Immerhin sind wir ganz nah dran. Och, Papi, ich dachte, du sagst jetzt, wir dürfen dabei sein. Das wäre ja noch schöner. Schön, kommt nicht in Frage. Ihr könnt froh sein, dass ich euch nicht nach Hause schicke. Papi. Gabi, wenn ich Nein sage, heißt das auch Nein. Verstanden? Na gut, dann schaue ich mal nach Oma. Ihr versteht, warum ich nicht erlauben kann, dass ihr bei der Festnahme im selben Raum seid, oder? Natürlich, Herr Glockner. Kein Problem. Außerdem waren wir schon ein paar Mal dabei, als jemand verhaftet wurde. Verhaften kann man jemanden nur, wenn man einen Haftbefehl gegen ihn oder sie hat. Ach so. Hat man den nicht, kann man die Person nur festnehmen, bis der Haftbefehl vorliegt. Ausstellen muss ihn ein Richter und das tut er nur, wenn eine Person dringend tatverdächtig ist und es einen Haftgrund gibt, wie zum Beispiel Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr, Wiederholungsgefahr. Oh, mir raucht schon der Kopf. Och, auf meiner Festplatte ist noch Platz. So. Warmer Kakao. Und Kaffee. Der kommt jetzt genau richtig. Danke, Mama. Cool, danke. Dankeschön. Super, danke. Schwarz mit einem Stück Zucker, mein Junge, wie immer. Eigentlich trinke ich ihn mit Milch. Ach, seit wann denn das? Ja, auch egal. Oskar, für dich steht eine Schale Wasser in der Küche. Schön. Lecker. Köstlich. Oma, dein Kakao ist der beste der Welt. Aber echt. Das freut mich. Oh ja, der Kaffee ist auch toll. Schön, mein Sohn. Also, ihr Lieben, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Och, ich finde, wir haben es sehr nett miteinander. Ja, das finde ich auch, Mama. Aber in ein paar Minuten kommt ja der Mann, der sich bei dir am Telefon als Polizist ausgegeben hat. Stimmt. Und da wollte ich eben meinen Plan mit euch besprechen. Dieser Halunke, was willst du tun? Als erstes räumen wir gleich das Geschirr ab, damit es nicht aussieht, als würde hier eine Party laufen. Das übernehmen wir. Mhm. Unsere Kaffeetassen können ja stehen bleiben. Möchtest du noch einen, Emil? Nein, vielen Dank. Gut. Und dann? Nehmt ihr vier Oskar und versteckt euch in Omas Schlafzimmer. Den Hund habe ich aber nicht so gern da, wo ich schlafe. Oh, nachher harrt der noch. Oskar harrt nicht, Oma. Keine Angst. Wir passen auf. Ganz bestimmt. Sie können sich auf uns verlassen. Na gut. Also erst Geschirr wegräumen, dann Kinder und Hund verstecken. Ja, und weiter? Dann wird der Betrüger zur verabredeten Zeit hier klingeln. Du, Mama, öffnest ihm die Wohnungstür, während ich mich im Hintergrund halte. Aber wieso denn im Hintergrund? Soll ich mich denn alleine mit dem Kerl rumschlagen? Oh, im Hintergrund heißt hinter der Tür. Ich stehe hinter der Tür, während du den Mann reinlässt. Aber ich kann doch nicht einfach einen wildfremden Mann in meine Wohnung lassen. Mama! Ja? Tu es bitte einfach. Du lässt ihn rein und ich schnapp ihn mir sofort, okay? Und dann verhaftest du ihn. Ja. Er nimmt den Mann nur fest, Frau Glockner. Was? Verhaften kann man jemanden nur, wenn man einen Haftbefehl hat. Aber und den kriegt man nur, wenn der Täter flüchten will oder alles dunkel macht. Klößchen. Was? Ist gut. Mann. Also jetzt raucht mir langsam der Kopf. Ach, halb so wild, mein Junge. Wir verstecken jetzt das Geschirr, dann räumen wir die Kinder weg. Was? Der Betrüger klingelt, ich öffne die Tür und du verhaftest ihn. Oh. Im Hintergrund. Richtig? Ja, so ungefähr. Jetzt musste es schnell gehen, denn die Wanduhr zeigte bereits kurz vor 5. Die Tassen wurden abgeräumt und TKKG und Oskar versteckten sich in Oma Glockners Schlafzimmer. Alle waren sehr aufgeregt, sogar der Kommissar. Warum musste er sich den Betrüger auch unbedingt alleine vorknöpfen? Das fragte er sich jetzt. Vielleicht hätte er doch besser seine Kollegen informieren sollen, aber dafür war es jetzt zu spät. Okay, es geht los. Also, alles wie besprochen. Alles wie besprochen. Aber, Was? Wo ist denn das Geld, das ich dem Mann übergeben soll? Das hast du doch gar nicht abgeholt. Nicht? Mama, erinnere dich. Stimmt. Du hast recht. Aber wenn er mich danach fragt... Dazu wird es nicht kommen. Du machst die Tür auf, ich greife in mir und das war's. In Ordnung. Also? Er muss ja erst mal hochkommen. Guten Tag, Frau Glockner. Ah! Himmel, haben Sie mich erschreckt. Das tut mir leid. Die Haustür war offen. Ja. Ich darf doch reinkommen? Ja, natürlich. Aber... Guten Tag. Keine Bewegung! Kriminalpolizei! Der fremde Mann in Lederjacke und Jeans glotzte Kommissar Glockner verdutzt an. Mit ihm hatte er nicht gerechnet. Aber auch der Kommissar konnte es nicht fassen, denn hinter dem Mann im Türrahmen stand eine Frau in Polizeiuniform. Die Betrüger waren zu zweit gekommen. Was ist da los? Keine Ahnung. Die sind alle im Flur. Die klingt nach einer Prügelei. Die wird der Kommissar ja wohl gewinnen. Hallo? Klar wird er das. Sch, du musst leise sein, Oskar. Ganz ruhig. Oh, ich glaube, es ist vorbei, Leute. Es war vorbei. Aber anders als geplant. Kommissar Glockner lag, die Hände und Füße mit Kabelbindern gefesselt auf dem Sofa. Sein Mund war mit einem Streifen Paketband zugeklebt. Emil! Junge! Das war ja eine Überraschung. Oma hat sich Verstärkung geholt. Und dann auch noch einen Bullen. Die gemeinen Typen. Oh, das wird ein Haarspiel haben. Dein Sohn wird sie hinter Gitter bringen. Ganz ruhig, Oma. Dein Sohn wird gar nichts tun, denn im Moment kann er gar nichts tun. Sieh ihn dir an. Sie werden schon sehen. Das wird sie teuer zu stehen kommen. Teuer wird's erstmal für dich. Oh ja, wir hatten da doch eine kleine Vereinbarung. Also, wo ist das Geld? Ich weiß nicht, wo es ist. Hast du es von der Bank geholt oder nicht? Ja, nein. Ich bin nicht sicher. Na toll. Dann werden wir uns wohl mal umsehen müssen. Oh. Zuerst hier im Wohnzimmer. Los, fangen wir mit der Schrankwand an. Ach, damit kenne ich mich aus. Aber das geht doch nicht. bei uns geht einiges. Allerdings. Und du, Oma, schaust in der Küche nach. Vielleicht liegt ja da irgendwo ein gewisser Umschlag. Ist gut. Wir müssen Oma und Papi helfen. Hoffentlich geht es ihm gut. Mach dir um den keine Sorgen, der ist zäh. Aber wie sollen wir helfen? Am besten, wir rufen die Polizei. Dann müssen die Wohnung stürmen, mit einem Sondereinsatzkommando oder so. Das dauert viel zu lange. Aber was sonst? Deine Oma müsste einen der Gangster außer Gefecht setzen. Am besten den Mann. Hallo? Wir reden hier von meiner Oma. Geht's noch? Sie müsste ihm in der Küche eins überziehen. Mit einer Bratpfanne oder so. Du bist ja verrückt. Auf keinen Fall. Aber selbst wenn das klappt, haben wir immer noch Gangster Nummer 2. Die Frau. Kriegt die auch was auf die Birne? Die müsste auch in die Küche gelockt werden. Und wenn sie drin ist, kommen wir und schieben zusammen mit Oma Glockner die Kommode aus dem Flur vor die Küchentür. Dann sitzen die Betrüger beide in der Küche in der Falle. Die Tür geht nämlich nach außen auf, habe ich gesehen. Oh, das gibt's fast nirgendwo. Gut beobachtet. Und dann befreien wir Papi. Und rufen anschließend die Polizei. Klingt gut, der Plan. Ja. Nur, wie soll Oma davon erfahren? Ups. Daran haben wir nicht gedacht. Du musst sie anrufen, Gabi, und ihr den Plan erklären. Und wenn sie dann die Hälfte vergisst? Darauf müssen wir es wohl ankommen lassen. Armer Emil. Ach, was habe ich uns da nur eingebrockt? Ja, Glockner. Gabi. Wo bist du? Im Schlaf? Ach ja, richtig. Wie kann ich? Ein Plan. Ich soll was? Mit einer. Und dann? Aha. Ein Codewort. Wenn die Frau in der Küche. Wie heißt das? TKKW? Geh, ja, ja. Was soll das denn sein? Na gut, ich bin gespannt. Ja. Und wenn ich daneben haue, da hast du auch wieder recht. Oh, alles klar. Zuerst die Bratpfanne, dann die Frau rüberlocken, TKK-Dings rufen und dann kommt ihr. Und erledigt den Rest. Ja, TKKG von mir aus. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Ja, bis gleich. Eine Pfanne. Die Gusseiserne, die sieht gut aus. So, ja. Und jetzt? Nee, hier ist nix. Vielleicht im Schlafzimmer. Na, schau doch mal nach. Weniger als hier kann er auch nicht sein. Du hast allerdings recht. Hinter der Schlafzimmertür fielen TKKG vor Schreck fast in Ohnmacht. Was sollten sie tun, wenn der falsche Kriminalbeamte zu ihnen reinkam? Er hatte die Hand schon auf der Klinke. Ah ja. Herr Hauptkommissar, kommen Sie mal bitte. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Kohle gefunden. Ja, hoffentlich. Ach, ich mach mal mit dem Sekretär da weiter. Und dann mit dem Schlafzimmer. Alles gut. Die Junior-Detektive atmeten auf. Und Oma Glockner in der Küche wusste wieder, was zu tun war. Sie hob die Bratpfanne über ihren Kopf. Was gibt's denn, Omi? Hast du was gefunden? Ja, ja. Hab ich. Der falsche Oberkommissar brach K.O. zusammen. Der erste Teil des Plans war also schon mal geglückt. Und wie ging's jetzt weiter? Ach ja, die Frau rüberlocken. Aber wie? Oma Glockners Blick fiel auf den reglosen Mann auf dem Küchenboden. Oh, ich glaube, ich weiß. Frau, Kommissar Erin, schauen Sie mal bitte. Mit Ihrem Kollegen stimmt was nicht. Die alte Dame trat aus der Küche. Gleich würde alles ganz schnell gehen müssen. Mann, was ist denn los? Wir müssen hier langsam mal fertig werden. Kommen Sie! Er ist plötzlich umgefallen. Oh, vielleicht ein Schwächeanfall. Charlie! Charlie, alter Junge, mach keinen Quatsch, ja? Nun war es soweit. Nur fiel Oma Glockner dieses seltsame Codewort nicht mehr ein. Oh. Charlie, wach auf! Tee, Tee. Irgendein Tee, irgendwas mit. Wie hieß dieses von meiner Zeit? Dann warte bloß. Tee, Tee, Tee. TKKG! Nebenan flog die Schlafzimmertür auf und TKKG und Oskar stürmten zur Küche. Oma, alles klar? Ich denke schon. Machen wir die Mach die Küchentür zu! Jetzt die Kommode davor schieben! Oh, sie ist schwer! Aua! Hast du einen Schlüssel für die Tür, Oma? Da hat er am Schlüsselbrett. Welcher ist es? Der ganz rechts. Nein! Der ganz links. Oh, Beeilung! Schnell, Karl! Ja, doch! So, abgeschlossen! Oh. Aufwachen! Sprich die Polizei! Von wegen Polizei! Trotzdem aufwachen! Was ist eigentlich mit deinem Vater, Gabi? Müssen wir den nicht mal befreien? Stimmt. Oh, natürlich! Der Arme! Ach, mein Emilchen! Kommissar Glockner lag nach wie vor gefesselt und mit zugeklebtem Mund auf dem Sofa. Kommissar Glockner! Papi! Warte! Oh nein! Gabi, alles in Ordnung bei euch? Ja, alles gut. Aha. Und bei Ihnen? Also, wenn ihr mich von den Kabelbindern befreien würdet, ging's mir besser. Na klar, da liegt eine Schere. Tim, machst du das? Schon dabei. Vorsicht. Oh, ja. Oh, ich danke euch. Oh. Emil, geht's dir gut? Es ging mir schon mal besser, Mama. Aber ich will mich nicht beschweren. So, fertig. Danke, Tim. Was ist mit meinen falschen Kollegen? Die sind in der Küche. Aber wie habt ihr denn... Wir haben eine Kommode vor die Tür geschoben. Die geht ja nach außen auf. Mhm. Heute war das endlich mal zu etwas gut. So, also... Ja, und dann habe ich, wir, die Tür abgeschlossen. Also, und wie konntet ihr die Gauner überwältigen? Das waren nicht wir. Das war Oma. Nein. Aber wie... Ich hatte schlagkräftige Argumente. Okay, dann rufe ich wohl mal die echten Kollegen an. Und die kamen auch bald und nahmen die Betrüger fest. Kommissar Glockner geriet ein wenig in Erklärungsnot, als er gefragt wurde, warum er keine Verstärkung angefordert hatte und was vier Kinder bei einem so gefährlichen Einsatz zu suchen hatten. Doch TKKG kamen ihm zu Hilfe. Alles sei so schnell gegangen, während sie sich im Schlafzimmer eingeschlossen hätten. Ruckzuck hätte der Kommissar die Betrüger überwältigt. Für einen Notruf sei gar keine Zeit gewesen. Oma Glockner konnte das alles bestätigen. Später schrieb Gabis Vater allerdings einen ausführlichen Bericht, in dem alles genau so stand, wie es vorgefallen war. Der Ärger, den er dafür von seinem Vorgesetzten bekam, hielt sich zum Glück in Grenzen, weil er dafür gesorgt hatte, dass eine gefährliche Betrügerbande endlich hinter Schloss und Riegel saß. Der falsche Oberkommissar und seine Komplizin hatten beim Verhör nämlich 8 weitere Mittäter verraten. Für Emil Glockner stand eine Sache allerdings felsenfest. Er würde sich und TKKG nie wieder in eine solch brenzlige Situation bringen. Oh Mann, ich bin ganz aufgeregt. Weil wir uns einen Film ab 12 angucken? Vielleicht, weil er sich fragt, ob der heute wieder nur eine 3- kriegt. Und wieder so ein doofes Ende hat. Quatsch, weil ich jedes Mal aufgeregt bin, wenn ich ins Kino gehe. Ihr nicht? Doch, schon. Ich nur ganz selten. Ab und zu, ja. Mir geht's genau wie dir, Klößchen. Wahrscheinlich, weil ich viel zu selten ins Kino gehe. Ich hab mich schon gewundert, dass du mitkommst. Mama auch. Aber ich wollte mich halt gern erkenntlich zeigen, weil ihr mir so toll geholfen habt. Und da dachte ich, heute verbinde ich mal das Angenehme mit dem Nützlichen. Denn eigentlich mag ich Kino sehr gerne. Toll. Hab ich euch eigentlich erzählt, dass Oma ab nächster Woche in einer Senioren-WG wohnt? Nee. Echt? Wirklich? Ja, Das kam ganz schön überraschend. Zusammen mit ihrer Freundin Mietze. Die haben in der Zeitung zwei Mitbewohner für ihre Wohngemeinschaft gesucht. Da gibt's sogar einen Betreuer, der einmal am Tag vorbeikommt. Super. Ist doch genau das, was ihr wolltet. Oder, Kommissar? Absolut. Und es ist gar nicht weit von uns entfernt. Da können wir sie ganz oft besuchen. Und ich kann nach der Schule mit Oskar bei ihr vorbeigehen. Oder mit uns. Genau. Wir wollen auch mit. Ja. Ach Leute, ihr seid die Besten. Vorsicht! Ja. Oh. Heiß und fettig. Oma. Mama, wer soll denn das ganze Popcorn essen? Wieso? Sind drei Eimer etwa zu viel? Hier, nehmt mir mal was ab. Oh, hab ihn. Also zwei reichen auf jeden Fall. Also ich bin raus. Ich nicht. Ich auch nicht. Zwei Eimer reichen trotzdem, wenn Klößchen sich ein bisschen zusammenreißt. Was soll das denn heißen? Dann bringe ich einen zurück. Probieren kannst du es ja, aber ich glaube, die dürfen das gar nicht zurücknehmen. Aus hygienischen Gründen. Aha. Du kannst ja sagen, du hast eine Popcornallergie. Oder du sagst einfach die Wahrheit. Damit fährt man meistens am besten. Das stimmt, mein Junge. Oh ja. Oder du lässt dir einen anderen Trick einfallen. Du sagst einfach, deine Oma hat angerufen. Ach, und bitte keine Enkeltricks. Davon habe ich erstmal genug. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oskar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Dreh. Zusammen sind wir TKKG.